Missionen. Alle machen sie, um auf der Welt zu wohnen. Ohne sie könnten wir nicht existieren. Ohne sie würden wir einmal kämpfen. Die erste davon ist lang zu sich nehmen. Es kann nicht dabei um jeden Scheiß drehen. Stecken Cheese ist gut, Maggie Patty, dass sie steht. Auch Wiener Schnitzel ist super und Gemüse kann ich gar nicht sehen. Man braucht diese Dinger namens Vitamine, Ballaststoffe, Baustoffe und auch Proteine. Genutzt auch Mineralien und Spurenelemente. Also es Schweinkuren, gebackene Ente. Bitte greif zu, alles lecker Schmecker. Ob Wurst von einem Fleischer oder Brot von einem Bäcker. Ich mag Cookies, Salzstangen und Knobi-Cracker. Übertreib nicht damit, sonst wird man nur noch fetter. Was ist Magersucht, kann ich nicht verstehen. Essen ist super, wie kann man widerstehen? Also komm klar und hol dir einen Grillteller. Erfüll deine Aufgabe und du wirst schneller. Schnell genug für Aufgabe 2, du musst wachsen. Also werd mal erwachsen, stopp deine Faxen. Auch ich brauch Muskelgewebe, damit ich überlebe. Bin ich selber mit einem dicken Kopf wegwege. Als kleiner war schwierig, als großer bin ich gierig. Mein Zellen hat sich geteilt, ich bin verdammt kräftig. Am Mike bin ich übermächtig, also unterschätz mich. Ich hab in den letzten Jahren einfach zu viel Shit erfahren, um für dich kein Wort im Auge zu sein. Sag nicht nein, aber mein Body wird von Stunde zu Stunde stärker. Wenn ich abgehe, dann nur wie ein Berserker. Für welche Fluss, jetzt flieh ich aus dem Kerker. Um einfach noch mehr Power als vorher zu haben. Ich komme nicht am Plan, weil ich in dem Flow liege. Ich bin gut bewaffnet, weil ich 85 Kilo wiege. Genug für unsere zweite Aufgabe. Das Wichtigste überhaupt ist Aufgabe Nummer 3. Diese Aufgabe setzt alles neue Leben frei. So banal es auch klingt, denn er bringt was. Er bringt das Leben niemals aufhört. Die Fortpflanzung ist das Wichtigste in unserem Leben. Wir können nicht drauf verzichten, sonst wird es uns nicht lange geben. Es ist ein Segen, unsere Geschlechtsorgane. Ständig Generalprobe, damit ich das auch plane. Wie es geht, weil mein Schwanz von alleine steht. Bin ich auch mal 95, ist es zu spät. Deshalb mach ich es jetzt gleich, komm her, es ist leicht. Du weißt, dass für uns beide das Kondom reicht. Klar müssen wir ficken und deshalb wollen wir üben. Würde ich sagen, will Papa werden, würde ich lügen. Fortpflanzung ist wichtig, aber zur Zeit nicht richtig. Will keine Kinder, nur wachsen und Rinder. Mission 1, have to eat some. Mission 2, have to grow. Mission 3, fuck a hoe. It's all what you have to do, it's nothing new. All these missions are important for your life. No matter here, outside or inside. It's useful to follow this or that rule, or you never get independent out of school. You stay like a childish dumb ass. I eat, I grow, I fuck, I pass. Don't annoy me, first pass life missions and you can talk to me.